Kundgabe 903. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.5.1939. Wahrheitsträger. Fürst der Lüge. Irrtum. Die sonderbarsten Meinungen werden dazu beitragen, dass die Menschheit völlig irregeführt und falsch unterwiesen wird. Denn es wird ein jeder sich äußern wollen und wird doch nicht informiert sein, sondern nur sein menschliches Verstandeswissen zum Ausdruck bringen. Und es ist also gewissermaßen unmöglich, durch alle diese Meinungen hindurch zu Wahrheit zu gelangen, wenn nicht auf geistigem Wege solche gesucht und gefunden wird. Es sind gewisse Strömungen zu spüren, und zwar von jenen, die sich bemühen, das geistige Dunkel zu durchbrechen. Sie werden sich unwillkürlich diesen Strömungen überlassen. Ihr Wille ist der Wahrheit zugewandt. Und die da Wahrheitsträger sind im geistigen Reich, erfassen jene mit ihrer Kraft, und diese teilt sich den wahrheitsbegehrenden Menschen mit. Doch auch die Gegenströmungen machen sich bemerkbar, die Menschen beeinflussend, die allem Geistigen abhold sind und dem Fürsten der Lüge untertan. Und es wird ein Kampf sein, und die Welt wird sich behaupten wollen und wissenschaftlich alles belegen, dem Geistigen den Tod ansagend. Doch leben wird nur, der tätig ist im Geist. Alle irdischen Bemühungen gelten nur dem Körper und dessen Wohlergehen, und verneint wird, was außerhalb der Erde, was im Bereich des Geistigen liegt. Nicht die Welt kann solches erforschen, denn es ist nicht greifbar oder sichtbar, doch dem Geist im Menschen wohl vernehmbar. Und es hat sonach der Mensch nur die Aufgabe, seinen Geist zu erwecken, um auch das geistige Reich erkennen zu können, und seine Wahrnehmungen werden dann unstreitbar zum richtigen Ergebnis führen. Und es werden keinerlei Meinungsverschiedenheiten die geistig Forschenden und in Gott Lebenden beirren. Der Geist aus Gott schützet vor Irrtum, so der Mensch sich ihm völlig überlässt. Doch der anderen bemächtigt sich der Geist der Lüge, und es werden viele Meinungen zutage treten, und das wird sein der Niedergang der Seele. Es wird ein unglaubliches Chaos die Zeit ankündigen, von der geschrieben steht. Amen.